بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، als nächstes Kapitel bespricht der Sheikh hier den Anfang und das Ende der Periode. Er beschreibt diese Sache und sagt, der Anfang der Periode weiß man, indem es anfängt auf einmal zu bluten in der angemessenen Periodenzeit, also die Zeit, die eigentlich normal ist, die jede Frau weiß aber Bescheid. Und das Blut, was rauskommt, ist dunkel bzw. schwarz, dick und stinkend. Das ist der Anfang der Periode, und das Ende wird erkannt durch Stoppen der Blutung, Blutung oder das Färben des Blutes in Gelb, oder dass es da beziehungsweise dass es gelblich wird, oder sich die Farbe trübt. Und das Trüben kommt durch zwei Sachen: einmal durch das Austrocknen, beziehungsweise dass es trocken, dass es eben austrocknet, dass es diese Sache austrocknet, und als zweites, dass etwas Weißes mit rauskommt und dadurch es die Farbe trübt. Und all diese Sachen führen dazu im Endeffekt, dass die Blutung gestoppt wird. Wallahu alam, das ist bezüglich Anfang und Ende der Periode, damit jede Frau Bescheid weiß, genau Bescheid wissen kann, wann es anfängt und wann es losgeht. Wallahu alam, wassalamu alaikum wa rahmatullah.